Hard Sensation, sexiest man alive, Hands auf dem Table. Ich trinke Handy mit Pepsi Light. Der DJ dreht am Soundregler. Nackte Haut auf grünem schwarzen Couch, Lederhosen machen sich ready für die Show. Roter Lipstick, trag ihn auf, weg über die Lippen wie ein Mischstück. Sie fasst mich an, überall und merkt an, dieses Ding ist größer als ein Banküberfall. Ei, hier Strapsen, volle Lippen, Lack und Leder. Du kriegst heute einen braun gebrannten Russen statt einen schwarzen Peter. Ich muss einfach jede hier lieben, wie ich die Lilanen fliegen im Rauch der Nebelmaschinen. Shaken der Ass, es fehlt nicht an Know-how. Frauen, die für Scheine peinlich breit gehen, slow down. Lass in der Champagner, nackte Haut im Red Light. Deadline ist Miet, ist gemietet, bitches bad time. Kopf über, du hältst dich an der Stange fest. Alles fliegend, ich merk, wie die Schlange wächst. Money Rain, die Nummer 1 ist fucking Stange.